Neben der Entwaldung steht die vielgestaltige Pflanzen- und Tierwelt der tropischen Wälder auch vor anderen Herausforderungen. In Afrika werden den Wäldern jedes Jahr durch Jagd 5000 Tonnen Buschfleisch entzogen. Bei dem Fang handelt es sich, wie auch in Südostasien und Südamerika, häufig um Primaten und andere große Tiere. Und wie bereits erwähnt, haben diese für die Gesundheit der Wälder insgesamt eine entscheidende Funktion. Eher indirekte, aber nicht weniger bedeutsame von Menschen gemachte Bedrohungen für die Lebewesen der tropischen Wälder, die ihre Verteilung und Dynamik drastisch verändern, sind die Zunahme des CO2-Gehalts in der Atmosphäre und die globale Erwärmung. Verschlimmert wird das Ganze, weil durch Brände und die Zerstörung derselben Wälder noch mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt und ein immer wärmeres, weniger Nahrung bietendes Treibhaus schafft. Die durchschnittlichen Kohlenstoffemissionen, die rund um die Welt durch die Zerstörung tropischer Wälder freigesetzt werden, sind derzeit höher als die der gesamten Europäischen Union. Wie wir in Kapitel 12 erfahren haben, leistet die Zerstörung der tropischen Wälder einen bedeutsamen Beitrag zu den steigenden globalen Emissionen. Und wenn diese Wälder weiter schwinden sollten, sind auch lokale, regionale und globale Rückwirkungen auf die Systeme der Erde möglich. Deshalb sind der Schutz und der sorgsame Umgang mit den tropischen Wäldern für Umweltschutz, Wirtschaft und Politik zu einem wichtigen Anliegen geworden. Das gilt nicht nur für die Staaten nahe des Äquators, sondern, wie die internationalen politischen Begleiterscheinungen 2019 während der Brände im Amazonasgebiet gezeigt haben, auch für weiter nördlich gelegene Staaten. Das ist auch richtig so. Bis 2050 werden mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und 2/3 ihrer Kinder in den Tropen leben und immer stärker die tropischen Wälder in den Blick nehmen, um mit ihnen ihren Lebensunterhalt und ihre Zukunft zu sichern. Lösungsmöglichkeiten scheinen aus europäisch-nordamerikanischer Sicht auf der Hand zu liegen. Man muss das Land absperren wie einen Tatort, alle Menschen daraus entfernen und es zur Natur zurückkehren lassen, mehr Bäume pflanzen und die Regierungen anderer Länder dazu veranlassen, die Abholzung, die Jagd und die Umwandlung von Landschaften zu verbieten. Aber mit einer solchen oftmals bevormundenden Sichtweise lässt man in der Regel 2 wichtige Probleme außer Acht. Erstens sind die meisten tropischen Wälder, wie wir bereits erfahren haben, schon seit vielen Jahrtausenden nicht mehr natürlich. Und zweitens liegt die Verantwortung für die heutigen Auswirkungen des Kapitalismus auf tropische Landschaften und für das globale Wohlstandsungleichgewicht, das im Kern hinter Entwaldung, Jagd und Klimakrise steht, nicht allein bei den Menschen in den Tropen. Vielmehr tragen wir alle und insbesondere diejenigen von uns, die sich des Komforts der westlichen Welt erfreuen, eine Mitschuld am Schicksal dieser bedrohten Lebensräume. Das mag schwer zu akzeptieren sein, aber wie wir gleich sehen werden, lassen sich Naturschutz, Wirtschaft und Politik nur dann erfolgreicher und gerechter gestalten, wenn wir diese beiden Punkte anerkennen.